Erst vor wenigen Tagen hatte Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zum Kampf gegen Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Intoleranz und Gewalt aufgerufen. Und es liege an den Bürgern dieser Gesellschaft, für Frieden und Versöhnung einzutreten und Vorurteile abzubauen. Heute legte das Innenministerium die Ergebnisse dreier Studien vor, die vor etwa 3 Jahren in Auftrag gegeben worden waren. Und Thierse wurde mit seiner These durchaus bestätigt, denn es wurde unter anderem deutlich, dass die Neigung zu fremdenfeindlichen Straftaten häufig schon in der Grundschule sichtbar wird. Was sonst noch herauskam, fasst Margarete Limberg zusammen. Rechtsextreme und fremdenfeindliche Verhaltensweisen kommen nicht aus heiterem Himmel, sondern haben meistens eine lange Vorgeschichte. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber die Auswertung von über 6000 polizeilichen Ermittlungsakten, 217 Gerichtsurteilen und 115 Interviews mit Tatverdächtigen durch das Bundesinnenministerium liefert doch einige bemerkenswerte Details. 9 von 10 fremdenfeindlichen Straftätern sind danach bereits in der Grundschule als sozial auffällig eingeschätzt worden. Ihre Schulzeit war häufig von Lernversagen, Schulabbruch und Straffälligkeit gekennzeichnet. Eine enorme Bedeutung hat auch das Bildungsniveau. Hauptschulabsolventen sind unter den Tatverdächtigen deutlich überrepräsentiert. Der Anteil der Abiturienten liegt hingegen unter dem der Gesamtbevölkerung. Während der enge Zusammenhang zwischen niedrigem Bildungsniveau sowie sozialer Auffälligkeit und rechtsextremen Neigungen nachgewiesen werden konnte, ist der Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit nicht ganz so eindeutig, wie man vermutet hat. Zwar liegt der Anteil der Arbeitslosen bei rechtsextremen und fremdenfeindlichen Tatverdächtigen über dem der Gesamtbevölkerung, aber 80% gehen zur Schule, haben eine Lehrstelle oder sind erwerbstätig. Alkohol spielt offenbar eine wichtige Rolle. Starker Alkoholkonsum sei eine erhebliche Vorbedingung oder Begleiterscheinung fremdenfeindlicher Taten, lautet eine weitere Erkenntnis des Bundesinnenministeriums. Überwiegend gehen die Täter übrigens in Gruppen vor. Auffallend ist die Zunahme der Mehrfachdelinquenten. Über 1/3 der Tatverdächtigen war vorher bereits durch eine politische und über die Hälfte durch eine nichtpolitische Straftat aufgefallen. Rechtsextreme und fremdenfeindliche Gewalt ist ein männliches Phänomen. Die meisten Täter sind junge Männer zwischen 15 und 24 Jahren, nur 9% sind Frauen. Welche Konsequenzen sind aus den Untersuchungsergebnissen zu ziehen? Eine Lehre ist laut Bundesinnenministerium, dass eine intensive, fachkundige pädagogische Betreuung bereits sehr früh, nämlich im Kindergarten und in der Schule, beginnen muss, da sich die Verhaltensauffälligkeiten rechtsextremer Straftäter sehr früh zeigen. Eine präventive Jugend- und Sozialarbeit müsse überdies die Familien einbeziehen, um der Verfestigung krimineller Milieus entgegenzuwirken, heißt es in den Schlussfolgerungen des Ministeriums weiter. Es gehe, so Innenminister Schily, darum, junge Menschen vom Wert der freien und pluralistischen Gesellschaft zu überzeugen und jenen, die ins Abseits geraten seien, die Hand zur Rückkehr zu reichen. Der Minister will für die verschiedenen Programme gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in diesem Jahr zusätzlich 47,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen und das Programm für Aussteiger soll fortgesetzt werden.